Ich sah eine Frau, die ich kannte vor Jahren, als sie noch ein Mädchen war. Wir lernten beide, weil man irgendwas lernt, und wir lernten, wie man seine Arbeit hasst. Wir trafen uns manchmal nach Feierabend, und sonntags fuhren wir mit dem Bus raus in den Wald, in die Sonne am Baggersee, dahin, wo man nichts bezahlen muss. Wir wussten wohl alle beide, wir würden nur den einen Sommer zusammen sein. Wie teuer der Winter und dass ich durch Kälte die Körper und Seelen zusammenziehen. Denn wir besaßen weder Stiefel noch Pelze und hätten auch sonst nicht gewusst, womit man draußen im Park auf vereisten Bänken die Gefühle füreinander warm halten kann. Sie nahm einen anderen und glaubte, der brächte sie besser über den Winter als ich. Ja, so haben die Mädchen, die nichts anderes hatten, als ihre Jugend es immer gemacht. Und wie tausend andere glaubte auch sie, ein fetter Bauch bedeute Geborgenheit. Und an den Griff seiner klebrigen Finger gewöhne sie sich schon mit der Zeit. Sie blieb bei ihm, aber es ist für sie wohl immer Winter geblieben seitdem. Ich sah ihre Hände, die Nägel zerbissen, die Nagelbetten entzündet und rot. Und ihre Augen sind stumpf wie bei manchen, denen ihr Leben nicht mehr viel gilt. Augen, die längst keine Träne mehr haben, die den Staub von ihren Pupillen spült. Augen, die längst keine Träne mehr haben, die den Staub von ihren Pupillen spült.